Haben Sie vielleicht meine Geduld gesehen? Sie müsste hier vorbeigegangen sein. Haben Sie vielleicht mein Temperament gesehen? Könnte es verloren gegangen sein? Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht meinen Tod gesehen? Er müsste Ihnen doch begegnet sein. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Vielleicht meine Vernunft gesehen, sollte sie nicht an mir beteiligt sein. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Haben Sie mich jemals richtig angesehen? So nehmen Sie mich doch mal in Augenschein.